Raskolnikow hatte das niemals gesagt oder gar betont. Ein Schauer überlief seinen Rücken. »Sie lügen die ganze Zeit«, sagte er langsam und matt, und seine Lippen verzogen sich zu einem schmerzlichen Lächeln. »Sie wollen mir zeigen, dass Sie mein ganzes Spiel durchschauen und alle meine Antworten im Voraus wissen«, sagte er und fühlte beinahe selbst, dass er seine Worte schon nicht mehr erwog, wie er es hätte tun sollen. »Sie wollen mir Furcht einjagen und mich einfach zum Besten halten.« Er fuhr fort, ihn unverwandt anzusehen, als er dies sagte, und plötzlich blitzte wieder eine grenzenlose Wut in seinen Augen auf. »Sie lügen die ganze Zeit«, rief er aus. »Sie wissen doch selbst ganz genau, dass es die beste Ausflucht für einen Verbrecher ist, nach Möglichkeit die Wahrheit zu sagen, nach Möglichkeit nichts zu verheimlichen, was man nicht verheimlichen kann. Ich glaube Ihnen nicht.« »Was Sie doch für ein Brummkreisel sind«, kicherte Porfiri. »Man wird mit Ihnen, Verehrtester, wirklich nicht fertig. Eine Art Monomanie hat sich in Ihnen eingenistet. Also, Sie glauben mir nicht. Ich sage Ihnen aber, dass Sie mir glauben, dass Sie mir schon zu einem Viertel glauben, und ich will mein Möglichstes tun, damit Sie mir noch ganz und gar glauben, denn ich liebe Sie wirklich und wünsche Ihnen aufrichtig das Beste.« Raskolnikows Lippen bebten. »Ja, ich wünsche Ihnen das Beste mit aller Entschiedenheit«, fuhr er fort und fasste Raskolnikow leicht und freundschaftlich am Arm, ein wenig oberhalb des Ellenbogens. »Ich will es Ihnen noch einmal sagen. Achten Sie auf Ihre Krankheit. Außerdem sind auch Ihre Angehörigen jetzt hergekommen. Denken Sie auch an die. Sie sollten Sie beruhigen und beschützen, Sie aber erschrecken Sie bloß.« »Was geht Sie das an? Woher wissen Sie das? Warum interessieren Sie sich in dieser Weise für mich? Lassen Sie mich beobachten und wollen mir das zu verstehen geben?« »Verehrtester, ich habe doch von Ihnen selbst alles erfahren. Sie merken nicht mal, dass Sie in Ihrer Erregung selbst alles erzählen, bevor Sie gefragt werden. Sowohl mir wie auch anderen. Auch von Rasumichin habe ich gestern viele interessante Details erfahren. Sie haben mich aber unterbrochen. Ich sage aber, dass Sie durch Ihren Argwohn trotz Ihres ganzen Scharfsinns den gesunden Blick für die Dinge verloren haben. Nun nehmen wir zum Beispiel, um auf dasselbe Thema zurückzukommen, jenes Läuten an der Wohnungstür. Eine solche Kostbarkeit, einen solchen Beweis, denn das ist doch wohl ein Beweis, jawohl, liefere ich Ihnen ohne weiteres aus. Ich, der Untersuchungsrichter. Und Sie sehen darin gar nichts? Nun sagen Sie selbst, wenn ich auch nur einen kleinen Verdacht gegen Sie hätte, würde ich dann so handeln können? Ich müsste im Gegenteil Ihren Argwohn zuerst einschläfern und dürfte nicht zeigen, dass ich diese Tatsache schon kenne. Ich müsste Sie in entgegengesetzter Richtung ablenken, um Sie plötzlich wie mit einem Keulenschlag auf den Kopf mit der Frage zu betäuben. Aber was suchten Sie denn, mein Herr, müsste ich fragen, um 10 Uhr abends, oder es kann auch 11 Uhr gewesen sein, in der Wohnung der Ermordeten? Warum haben Sie an der Türglocke gezogen und warum fragten Sie nach dem Blut? Warum machten Sie die Hausmeister konfus und forderten Sie auf, zum Polizeibüro mitzugehen?